Blumfeld, ein älterer Junggeselle, Kapitel 1, Übung 6. Hörverständnis. Blumfeld stellt sich vor. Beantworte kurz die folgenden Fragen. Ich heiße Blumfeld und bin 53. Ich bin seit 11 Jahren Abteilungsleiter bei einer Firma. Ich verdiene gut und gebe nicht viel Geld aus, denn ich lebe allein. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe einfach nicht die richtige Frau gefunden. Und dann Frau und Kinder, das bringt auch zu viel Unordnung mit sich. Und Unordnung finde ich furchtbar.